dir. Überall hammerhart, bester Freund. Deine Mutter, auch der Spiegel. Kamera wandelbar, halt, stopp. Gewalt, Trotz, geballter Mob. 1, 2, illegale Freiheit. Nie allein, übersehen anderer Steine. Sprühdose, Molotow. Kaputte, scheiß drauf. Ich mach's trotzdem, kein Reis aus. Gib's bald den Geist auf. Hier bin ich, siehst du mich? Plötzlich Blue Screen, nichts mehr zu sehen. Tonaufnahme, Anruf, Mitschnitt, Briefverfolgung. Hallo, fick dich, Starter, unser undurchsichtig. Lieber Start, so ist es richtig. Wasser, Handy, Laptop.